In Hebron, im von Israel besetzten Westjordanland, haben nach israelischen Angaben zwei Palästinenser versucht, auf israelische Grenzpolizisten einzustechen. Direkt am hochgesicherten Checkpoint vor der Abraham-Moschee, erklärt der Sicherheitsoffizier der jüdischen Siedler in Hebron, Iliahu Liebmann, im Radio. Zwei Attentäter erschienen östlich der Gräber der Patriarchen. Die Grenzpolizisten verstanden, dass etwas auffällig ist. Und sie versuchten, von den Attentätern in Erfahrung zu bringen, was deren Ziel ist. Die Attentäter stachen mit Messern auf sie ein und es gelang den Polizisten, sie zu überwältigen und auf sie zu schießen, bis sie sich nicht mehr bewegten. Das ist nur ein Beispiel. Die Zahl der Attentatsversuche und Angriffe junger Palästinenser auf israelische Soldaten, Polizisten und Siedler steigt seit ein paar Tagen rapide an. So stach ein 20-jähriger Palästinenser im annektierten Ostjerusalem so heftig auf eine israelische Polizistin ein, dass die Frau im Krankenhaus operiert werden musste. Es seien gefährliche Stichverletzungen am Hals, meldet die Tageszeitung Haaretz. Die Polizei reagierte, Beamte schossen und verletzten den Angreifer lebensgefährlich. Außerdem errichteten sie Straßensperren und schlossen arabische Geschäfte. Beginnt alles wieder von vorn? Wie vor einem Jahr, als die Angriffe einzelner Täter Israelis auch in Tel Aviv und Netanya daran erinnerten, dass der Konflikt mit den Nachbarn ungelöst ist. Der ehemalige Geheimdienstler Leo Ackermann gibt im israelischen Sender Reshet Bet der politischen Situation die Schuld. Wenn keine Schritte gemacht werden und es keine Hoffnung für den gewöhnlichen Bürger gibt, dann, und das hat uns die letzte Gewaltwelle deutlich gelehrt, dann führen soziale und persönliche Krisen dazu, dass Einzeltäter nehmen, was immer ihnen zur Verfügung steht, sei es ein Messer oder ein Auto, um einen Anschlag zu verüben. Israels Regierungschef Netanyahu hatte versprochen, zusätzliche Soldaten auf besetztem Gebiet einsetzen zu wollen. Aber was können sie gegen Einzeltäter tun? Die Situation scheint aussichtslos. Auch der frühere Vizechef des Inlandsgeheimdienstes Ackermann weiß, dass sich politisch in Nahost derzeit nichts ändern wird, weder auf palästinensischer noch auf israelischer Seite. Wir brauchen eine vollständige Trennung. Wir müssen den Sperrwall im Westjordanland schließen. Es kann nicht sein, dass Hunderttausende Palästinenser, unter denen es enormes Potenzial für Terror gibt, einfach so nach Israel kommen. Es kommen Palästinenser mit Genehmigung nach Israel, aber noch einmal so viele ohne. Die meisten Palästinenser, die kommen, suchen allerdings Arbeit in Israel. Die Armee hatte deshalb bereits im vergangenen Jahr vorgeschlagen, die Zahl der Passierscheine zu erhöhen.